Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Takeover Podcast Networks. Und zwar haben wir uns heute zusammengefunden, um eine neue Ausgabe für den FC Bayern Takeover Podcast aufzunehmen. Und hier bin ich ausnahmsweise mal nicht allein, denn ich habe den guten Luke eingeladen. Ja. Also, das Spiel gegen Regensburg. Ja, genau das wollen wir heute besprechen. Du bist ja deines Zeichens auch FC Bayern-Fan. Wie kann es wohl anders sein, sonst wärst du ja nicht im Podcast dabei. Also auf jeden Fall danke, dass du dabei bist. Ja, kein Problem. Mach ich gerne. Und gestern gab es dann das Spiel zwischen dem Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg und dem FC Bayern München. So an sich, wie waren eigentlich deine Tipps im Vorhinein? Wie hättest du das Spiel getippt vom Ergebnis her? Ja, ich hätte einseitig getippt, das war's ja dann am Ende auch. Und also ich hätte so 4-5-0 schon getippt. Also mein Tipp war 4-1, weil ich habe gedacht, dass Jahn Regensburg vielleicht irgendwann einen glücklichen Treffer erzielt, weil sich der FC Bayern denkt, ja, die sind eh so schlecht, da können wir vorne alles zuballern, aber dem war dann nicht der Fall, weil die Regensburger haben ja hinten sehr alles zugemauert. Und wie fandest du an sich die Spielweise von Regensburg? Hättest du auch so gespielt gegen den FC Bayern oder hättest du da mehr zu einer offensiveren Formation tendiert? Ich hätte auf jeden Fall auch defensiv gespielt, also ich hätte auf Konter gespielt. Dass also hinten nicht so viele Tore fallen können. Und offensiv auch mal der Konter durchkommt, der auch zu einem Tor führen kann. Ja, an sich hat ja Jahn Regensburg dann die Spielweise, wenn man so will, von FC Chelsea übernommen im Champions-League-Finale. Aber leider ist eben da nicht ein Sieg rausgesprungen, sondern eine 4-0-Niederlage. Also das, naja, aber gegen einen FC Bayern darf man schon mal 4-0 verlieren, glaube ich. Ja. Und so an sich, wie hat dir das Spiel von der Seite des FC Bayern gefallen? War es für dich ein gutes Spiel oder haben sie zu defensiv oder zu offensiv gespielt? Also es war ein gutes Spiel, war auch abwechslungsreich, weil Regensburg, die hatten ja ein paar Torchancen, ja leider aber kein Tor. Aber so gefiel mir die Spielweise des FC Bayern eigentlich sehr gut. Es war halt auch ein starker Shaqiri, der hat richtig stark gespielt. Ja, also ich fand es sehr gut. An sich kann man sagen, dass der FC Bayern München die ganze Zeit fast schon im Ballbesitz war. Also sie haben immer versucht, den Ball in ihren eigenen Händen zu haben. Und manchmal hat dann Regensburg doch ein paar Chancen bekommen und hätte manchmal vielleicht sogar ein Tor erzielen können, aber natürlich mit Manuel Neuer im Tor. Da ist es dann schon schwer, dass man einen Ball hinters Tor bringt. Ja, auf jeden Fall. Und an sich kann man sagen, die 4 Tore erzielten erstmal der auffällige Millioneneinkauf Mario Mandzukic, erst in der 32. Dann in der 80. Minute. Wie fandest du denn seine Tore so an sich? Ja, ich fand die eigentlich sehr gut. Das in der 80., wo er den Torwart umlaufen hat, das fand ich halt, es war mein Favorit. Also das Tor fand ich am schönsten. Und das erste, naja, das war jetzt nicht ganz so schön, aber Tor ist Tor. Aber so kann man sagen, Mandzukic ist da gestanden, wo er standen soll und hat ihm dann den Ball reingemacht. Ja, es war schön. Findest du an sich Mandzukic besser wie Gomez oder wie stehst du zu diesem ganzen Wettlauf um die Nummer 1 Stürmerposition? Also ich finde Mandzukic generell sehr gut, den habe ich schon früher auch sehr gut gefunden. Und ja, der arbeitet ja auch nach hinten etwas mehr mit als Gomez, weil Gomez macht ja fast nur Abstaubertore und wartet vorne auf den Ball. Also da finde ich Mandzukic Spielweise schon besser. Dass auch mal hinten mithilft, aber ja. Und Mandzukic ist ja auch Kopfballstärker, also ich finde das so ziemlich ausgeglichen. Also mich würde es interessieren, wenn zum Beispiel, weil Mandzukic, wie du schon gesagt hast, arbeitet viel nach hinten, das finde ich auch gut. Er hat sich zum Beispiel im letzten Spiel gegen, genau, in meiner Review zum ganzen FC Bayern Kader habe ich auch gesagt, dass Mandzukic nach hinten arbeitet. Und das gefällt mir an sich eigentlich recht gut. Und Mandzukic, finde ich, ist eigentlich an sich der bessere Spieler wie Mario Gomez. Nur glaube ich, dass Mandzukic nicht an die Tore von einem Mario Gomez rankommen wird. Aber wir werden sehen, wie das in nächster Bundesliga-Saison aussieht. Und Jupp Heynckes zum Beispiel, der ist ja da immer sehr bedacht, wenn er sagt, ja, Mandzukic hat ein gutes Spiel gemacht, aber wenn der Mario wieder da ist, dann wird das wieder ganz anders aussehen und so. Also Jupp Heynckes, glaube ich, will es nicht ganz wahrhaben, dass Mandzukic vielleicht besser sein könnte wie sein Mario Gomez. Ja. Aber Mario Gomez wurde viel kritisiert, weil er nicht nach hinten mitarbeitet, zum Beispiel. Ja, also ist ja auch, ja, muss jetzt nicht unbedingt immer mit nach hinten arbeiten, aber er passt an sich nicht unbedingt so gut in die Spielweise des FC Bayern, weil die ist ja an sich recht schnell und Gomez bräuchte halt dann mal die langsamere Spielweise, dann rennt er eben nach vorne, dann kommt eine Flanke, dann kann er irgendwie die annehmen und schießen und Mandzukic läuft halt dann noch 10 Meter mit dem Ball, passt ihn und kriegt ihn dann gleich wieder zurück und ja, wenn, dann müsste der FC Bayern das Spiel irgendwie umstellen, aber das glaube ich geht mit Leuten wie Ribéry, Robben und Shaqiri schlecht, weil die immer sehr viel Rennen am Platz und sehr viel Tempo aufbringen. Ja. Dann das zweite Tor erzielte der eben angesprochene Xherdan Shaqiri. Ein Freistoßtor. Wie fandest du das Tor? Also, mir hat's gut also gefallen. Also, ich fand es sehr schön. Es war richtig cool. Also der Freistoß an sich, der war richtig gut geschossen, der war auch platziert. Da hat meiner Meinung nach der Torwart dann keine Abwehrchance mehr. Ja, der wäre so fast noch dran gekommen, aber dann doch nicht. Also so ein Ball hätte dann noch gefehlt dazwischen und dann wäre er dran gekommen. Aber Shaqiri hat den Freistoß super geschossen und hat ihn so richtig schön platziert und natürlich unhaltbar für den Torwart. Und da frage ich mich auch, ob ein Torwart wie Manuel Neuer den Ball gehalten hätte. Weil der war richtig gut geschossen. Ja, das wäre schon. Also wenn er jetzt noch, wenn er jetzt noch 11 Meter so gut schießt, dann können wir Robben gleich vom Spielfeld nehmen. Ja. Wer hat eigentlich deiner Meinung nach die Nase vorne im Duell, Robben gegen Shaqiri oder Robben oder Shaqiri gegen Ribéry, je nachdem, wo er spielt? Also Shaqiri gegen Ribéry. Ribéry, der ist ja, also ich würde eher sagen Shaqiri gegen Robben, weil Ribéry in letzter Zeit in Hochform ist, der leistet viel. Da würde ich eher sagen Shaqiri gegen Robben, eben weil der auch im Champions-League-Finale den Elfmeter verschossen hat. Aber Robben, der kann auch, der läuft ja immer nach innen, zieht dann ab, der macht die wichtigen Tore. Also es ist schwierig. Also ich würde ihn eher bei Arjen Robben einordnen, weil eben Ribéry auch mal die Vorlage gibt. Robben ist da so ein bisschen eigensinniger. Ja. Ja, aber oder man stellt Shaqiri auf die Position von Thomas Müller. Wie fändest du da Shaqiri zum Beispiel? Ja, das fände ich halt ein bisschen besser. In Basel, da hat er ja mal ein, zwei Spiele auf der Position gespielt. Die habe ich mir nochmal angeguckt. Da hat er auch richtig gut gespielt. Da hat er auch, glaube ich, ein Tor gemacht. Ja, also ich fände ihn auf der Müller-Position eigentlich besser als auf der Position Ribéry oder Robben. Ja, zuletzt hat der Mann, Thomas Müller eigentlich richtig gute Spiele abgeliefert. Aber wenn Shaqiri sagt, hey du Müller, jetzt möchte ich mal gegen dich im Duell antreten, dann glaube ich, wird schon schwer für Müller, sich da durchzusetzen, weil Shaqiri und mit Mandzukic vorne, das wäre dann eben die schnellere Spielweise. Und Müller zum Beispiel ist jetzt auch nicht immer der, der alles sehr schnell haben will. Der ist halt auch mehr so ein Gomez-Typ, wie ich finde. Und ja, das, dann müssen wir halt mal die zwei im Sturm und zentralen offensiven Mittelfeld umstellen. Und schon hätte man eine ganz andere Spielweise, wie man es in der letzten Saison zum Beispiel hatte. Ja, finde ich auch. Und das vierte Tor erzielte dann der Rückkehrer zum FC Bayern München aus Werder Bremen, Claudio Pizarro. Wie fandest du dieses Tor? Weil das war ja an sich sehr schön gemacht. Shaqiri hat ihn gesehen, so im Augenwinkel, hat dann einen, wie von Thomas Scholl, sag ich schon, wie heißt er? Scholl? Mehmet Scholl, glaube ich. Mehmet Scholl, genau. Ja. Von Mehmet Scholl betitelten 8 Meter Lupfer gespielt. Und Claudio Pizarro rennt dann einfach durch und hämmert den Ball in Richtung Tor. Und der war dann letztendlich auch drin. Also mir hat das Tor gut gefallen und war eine Kraftdemonstration, wenn man so will, weil erstmal so einen schönen Spielzug aufbauen und dann so ein Tor reinhämmern, also das macht nicht jeder. Ja, es war schon toll, das Tor, war gut. Ich fand das auch gut, aber da hätte Regensburg ein bisschen mehr auf den Pizarro achten können. Die waren ja alle dann bei Shaqiri, dann haben sie den Pizarro hinten nicht gesehen, dann musste er einfach mal reinflanken und Pizarro konnte dann das Tor machen. Naja, aber die waren bestimmt beschäftigt genug mit Shaqiri und Ribéry. Also, oder eben nur Shaqiri. Da glaube ich, haben sie dann da alle Männer gebraucht, um irgendwie einen Schuss abzublocken oder so. Ja, ist schon hart, schon schwer. Ja, also gegen Bayern kann man ja mal verlieren, aber Ringsburg hat hinten auch ein paar Fehler gemacht. Muss man sagen, der Trainer, glaube ich, war im Interview auch nicht begeistert vom Spiel. Aber so an sich kann man sagen, wie heißen sie? Jan Ringsburg, dem SSV Jan Ringsburg hat schon geholfen, hier einen prominenten Verein in ihrem Stadion zu haben. Das Stadion ist ja auch irgendwie renoviert worden. Und mit 12.500 Zuschauern ist das Stadion ausverkauft gewesen. Und ich tippe darauf, dass hier sogar mehr Bayern-Fans und mehr Gelegenheitsfans waren, wie Regensburg-Fans an sich. Weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, oh, FC Bayern kommt nach Regensburg und ich wohne halbe Stunde entfernt von Regensburg, dann fahre ich halt mal hin und schaue mir einfach mal das Spiel an und so. Muss man jetzt nicht unbedingt Fan von irgendeiner Mannschaft sein, aber schon alleine der Name FC Bayern und dann in Regensburg, das kann man sich da natürlich nicht entgehen lassen. Ist zwar immer schwer, sich da Karten zu kaufen, glaube ich, weil, naja, das war ja an sich eigentlich recht kurzfristig festgesetzt, glaube ich, wegen dem DFB-Pokal oder so. Also muss man immer gucken, ob man da Karten überhaupt noch für bekommt. Und wenn nicht, dann stellen wir uns halt von draußen mit einer Hebebühne hin und schauen dann von oben mit. Oder wir nehmen einen Hubschrauber, das kann man ja auch machen, wenn man das Geld dazu hat. Ja, muss man aber erst das Geld dazu haben. Naja. Dann gab es noch ein paar Aussagen, zum Beispiel vom Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Nach dem 1-0 haben wir die Partie sehr souverän zu Ende gespielt. Ich stimme hier Jupp Heynckes voll und ganz zu. Also der FC Bayern hat die Partie sozusagen nach Hause getragen. Mit minimalem Einsatz könnte man fast schon sagen. Regensburg hat zwar gut dagegen gehalten, vor allem in der Offensive, aber in der Defensive waren sie dann doch mit der spielerischen Klasse und Überlegenheit des FC Bayern doch überfordert. Ja. Und sonst haben wir noch Regensburg-Trainer Oskar Korasonas. Am Ende hat die Konzentration und Kraft gefehlt, also das hat man auch des Öfteren gesehen, dass hier mal im Abschluss die Kraft etwas gefehlt hat, um den guten Schuss abzuliefern. Und die Konzentration, ich weiß jetzt nicht, ob konzentriert wirken sie an sich, aber natürlich der FC Bayern München, ein gestandener Erstliga-Verein und Rekordmeister auch noch dazu. Und da ist es natürlich schwer, gegen die zu gewinnen. Mich würde es interessieren, ob der Regensburger Trainer an sich gedacht hat, das verlieren wir eh oder wir haben da eine reelle Chance, den FC Bayern zu schlagen. Hättest du dem Jan Regensburg vielleicht eine Chance irgendwie zugeteilt, dass sie zum Beispiel noch ins Elfmeterschießen oder so kommen? Also, wenn man jetzt das Also, Ergebnis ausblendet. wenn man mal die anderen Pokalspiele gesehen hat, zum Beispiel Münster hat 4-2 nach Verlängerung gegen Bremen gewonnen. Ja, und die ganzen anderen Pokalspiele sind ja sehr viele Bundesligisten rausgeflogen. Also, Regensburg war dann für mich der Geheimfavorit, aber dachte schon, dass die Bayern das dann noch gewinnen. Also, dass die Bayern das auf jeden Fall gewinnen. Aber ich habe schon gedacht, Regensburg hat dann eine Chance. Also ich habe auf jeden Fall gedacht, sie haben eine Chance, dass sie ein Tor mindestens erzielen. Aber Bayern hat dann schon gut gespielt und wir können ja dann noch schnell auf die einzelnen Spiele eingehen, wenn du noch möchtest oder wenn du noch Zeit hast dazu. Ja. Und an sich möchte ich noch sagen, dass zum Beispiel in Regensburg jetzt gegen irgendjemand anderen angetreten wäre, dann wären sie vielleicht weiter, aber natürlich gehst du dann auch schon mit einem anderen Gemütszustand in die Partie, wenn du dir denkst, wir sind Zweitliga-Aufsteiger. Und jetzt gegen den großen FC Bayern. Also, ich weiß nicht, ob sich da die Spieler eine Chance ausgerechnet haben, aber wie schon das Spiel verlaufen ist, also sehr defensiv und so, das zeigt dann schon, dass man hier auf jeden Fall Schlimmeres vermeiden möchte. Ja. Dann kommen wir mal zu den Spielern an sich. Da würde ich gleich mal im Tor anfangen mit Manuel Neuer. Wie ist deine Meinung zu seinem Spiel? Hat er ein gutes Spiel gemacht? Hat er dich überzeugt oder würdest du sagen, er hat diesmal ein bisschen nachgelassen? Ja, der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hat ja seine Leistung auch gezeigt. Ja, so viel hatte er nicht zu tun, aber ja, mit das, was er zu tun hatte, hat er schon sehr gut gemacht. Ja, also ich fand das eigentlich ein sehr gutes, also ein gutes Spiel von Manuel Neuer. Also ich fand auch, dass Manuel Neuer hier wieder seine Klasse gezeigt hat und 0 Tore und ja, das kann sich schon sehen lassen, weil er hat auch ein paar gute Bälle gehalten, die an sich nicht jeder hält. Also berechtigt kann man ihn als besten Torhüter Deutschlands bezeichnen oder deutscher Finde ich. Herkunft. Dann hatten wir in der Abwehr einen Philipp Lahm. Der hat zwar manchmal den ein oder anderen Fehler gemacht, aber an sich hat er viele Bälle zurückgeholt. Zum Beispiel in der Abwehr habe ich noch die Szene vor Augen, wie der Ringsburger Spieler ihm den Ball durch die Beine passen wollte. Aber Lahm ist natürlich so abgeklärt und hat einfach mal die Beine zugemacht und schon war das sein Ball. Also Lahm hat hier den FC Bayern München auch mehr oder weniger angetrieben und hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Und hat wieder seine Klasse zum Beispiel auch gezeigt, dass er ein sehr guter Rechtsverteidiger ist. Und offensiv hat er natürlich auch gut mitgearbeitet. Ja, macht er ja eigentlich immer, also ja, fast Ja, immer. aber aktuell haben wir zum Beispiel, wenn man auf den FC Bayern schaut, wenn Lahm ausfällt, dann haben sie ja nur noch sozusagen einen, ja, einen Rafinha rechts, aber davon ist ja der FC Bayern Vorstand nicht allzu begeistert vom Rafinha. Dann würden sie wahrscheinlich Boateng nach rechts außen stellen und dann Dante in die Innenverteidigung. Wer wäre denn für dich vorne in diesem Duell, Dante oder Boateng? Also für mich wäre Boateng ja schon vorne. Der hat ja auch bei der EM gute Spiele gemacht in der Vorbereitung. Da waren ja auch meist gute Spiele dabei. Also für mich ist Boateng etwas weiter vorne, aber Dante, der hat auch gute Spiele gemacht. Er hat zwar im Supercup einen kleinen Fehler gemacht, aber das ist ja nicht so wichtig. Die haben ja trotzdem gewonnen, die Bayern. Ja, also für mich wäre Boateng ein bisschen vorne. Also ich glaube auch, dass Heynckes erstmal Boateng spielen lassen wird, weil er eben schon mit Bartstuber sehr gut eingespielt ist. Hat man ja auch bei der Nationalmannschaft gesehen, als Boateng dann wieder in die Innenverteidigung gerückt ist. Und ich glaube, Höwedes nach rechts außen oder Bender, wer es war. Auf jeden Fall haben sie dann schon ein anderes Spielverständnis untereinander gehabt. Und Boateng und Bartstuber sind natürlich aufeinander abgestimmt im Verein und in der Nationalmannschaft. Also ich würde erstmal Boateng spielen lassen. Und vielleicht kann sich ja Dante irgendwie den Posten von Boateng erobern oder den linken Verteidigerposten, obwohl da eigentlich der gute David Alaba gesichert ist, wie ich meine. Und Alaba ist natürlich ein aufstrebendes Talent und ich glaube, da kommt ein Dante nicht vorbei, auch da er eben kein, ja, ausgebildeter Linksverteidiger ist und da eben auch noch nicht so viel Erfahrung hat und natürlich Alaba dann besser im Offensivspiel tätig ist. Sonst hatten wir dann noch, ja. Ja, es gibt ja, glaube ich, noch einen für die linke Verteidigung, den Emre Can. Der hat Aber ich in glaube. dieser Partie gespielt. Nämlich, der hat doch in dieser Partie gespielt, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Wie Ja. ist deine Meinung zum Beispiel zu Emre Can? Also, der ist zwar, ja, der ist ein gutes Talent, aber der ist manchmal noch ein bisschen wackelig. Ja, Aber also eigentlich ist er schon ein bisschen sehr sicher, sehr sicher. ist der eigentlich aus der Bayern Jugend selber oder haben sie den irgendwo hergekauft oder? Nee, den haben sie schon aus der Bayern Jugend. Okay, also ja, an sich ist er eigentlich ein recht gutes Talent, wie du schon gesagt hast, aber ich würde ihm noch da mal ein Spiel, dass er sich hereinfindet in die Mannschaft und so würde ich ihn dann vielleicht in der zweiten Bayern Mannschaft unterbringen, damit er doch dort auch noch Spielerfahrung sammeln kann. Weil je mehr du spielst, desto sicher wirst du. Ist ja beim Autofahren oder so auch so. Ja. Und auf jeden Fall sollten sie sich den Emre Can behalten. Oder ihn, wenn es hart auf hart kommt, irgendwann ausleihen, so wie sie jetzt mit, wie heißt der, Nils Petersen gemacht haben. Und vielleicht entwickelt er sich dann irgendwo bei einem anderen Club, der ihn auf jeden Fall braucht, noch besser. Aber er hat schon sehr gute Spielanlagen bringt er mit und auf jeden Fall ein Talent, das man, mit dem man in den nächsten Jahren rechnen kann. Und in der Innenverteidigung hatten wir da noch einen Holger Badstuber, der hat meiner Meinung nach wieder gut gespielt, neben Boateng auch gut gespielt und Da gibt's an sich eigentlich nichts auszusetzen. Ja. Und dann kommen wir zu der Sechserposition. Dort hatten wir einen Toni Kroos und einen neben Kroos. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer da gespielt hat. Weißt du das noch? Glaube Luis Gustavo. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Bei Schweinsteiger, der war ja auf der Bank wegen seiner Verletzung, der war ja noch ein bisschen angeschlagen. Wurde er dann auch gegen irgendwelchen ausgewechselt, eingewechselt. Ja, ich glaube, Ja, das war Luis Luis Gustavo. Gustavo. Ja. Genau. Und puh, Luis Gustavo, da weiß ich jetzt gar nichts mehr so viel von ihm. An sich ist mir da eigentlich nicht so aufgefallen. Aber ist ja auch gut, wenn sie nicht auffallen, dann machen sie an sich ein recht gutes Spiel. Besser nicht auffallen als negativ. Ja. Toni Kroos habe ich, ja, den fand ich auch recht gut. Der schickt immer ein paar gute Pässe nach vorne. Und der kann sich schon mal irgendwann bei den Bayern durchsetzen. Vielleicht würde diese Saison sogar die Schweinsteiger-Position übernehmen, wenn dieser schlussendlich vielleicht nicht fit wird oder doch eine längere Pause braucht. Also ich hätte ihn jetzt für dieses Spiel nicht nochmal den Schweinsteiger auf den Platz geschickt. Ich hätte ihm diese Pause gegönnt. Ich hätte ihn eigentlich gar nicht in den Kader mitgenommen für dieses Spiel. Weil man hat ja einen Timoschuk oder so und dann hätte man da auch niemanden nochmal mehr Spielerfahrung geben können, der sie dringender benötigt, wie ein Bastian Schweinsteiger, der sowieso in der Bundesliga wieder seinen Stammplatz zurückerobert. Ich glaube, ich habe mal irgendwann gehört, dass der Timoschuk ja weg soll. Ja, und die wollen sich ja auch jetzt noch den Martinez, den Rekordtransfer, 40 Millionen holen. Und das wäre dann noch ein Anspruch auf die Sechserposition, weil Martinez ist halt ein Sechser. Ja, oder ein Innenverteidiger, glaube ich, habe ich auch mal gelesen. Ja, ein Verteidiger auch, Ja, aber haben da sie aber haben sie schon schon. Ja, also ich denke eher, genügend. dass er auf die Sechserposition vorrücken wird. Aber ich denke, für 40 Millionen werden die den auch erstmal spielen lassen. Und ja. Also ich habe von dem Javi Martinez noch nichts gesehen an sich. Muss ich vielleicht mal auf YouTube irgendwie gucken, dass ich mir da ein paar Spielzüge von ihm ansehe. Aber an sich glaube ich, wenn der 40 Millionen wert ist, dann müsste der an sich besser sein wie ein Luis Gustavo. Mir gefällt an sich die Spielweise von Gustavo nicht, weil der immer so aggressiv spielt, wie ich finde. Und das braucht's halt dann manchmal nicht. Und dann macht er manchmal wieder so ein unüberlegtes Foul. Und dann hat er seine gelbe Karte, die er eigentlich gar nicht bräuchte. Und der müsste halt sich Ist dann auch irgendwie zusammenreißen und naja, wird man sehen, häufig. was die Zukunft für ihn bringt. Ja, aber ich denke, sie werden auch im Zweier-Sechser spielen bei Schweinsteiger und Martinez. Also ich finde die, ja, wenn Schweinsteiger richtig fit ist, ist er ja auch ein richtig guter Spieler. Das hat man ja schon gesehen. Und ja, Martinez, der ist ja auch fit. Der will ja auch nach München. Die sind sich auch mit dem Verein noch schon mit der Ablösesumme einig für 40 Millionen. Da werden jetzt nur noch vom Vertrag so ein bisschen gemacht, glaube ich. Dann. Hatte der Matthias Sammer eh gestern gesagt, dass sie nah dran sind an ihm, aber mit seinem Verein, da gibt es noch ein paar Probleme. Solange kein Spieler, solange keine Aussage. Das war seine Aussage im ARD. Ja. Ach so, Da ich habe dachte jetzt was Gutimir anderes Metscholl. gehört, aber. Ja. Ich habe das Spiel ja auch nicht so live gesehen und so. Ja, aber trotzdem. Ja, Aber dann 40. hatten wir den. Ja. Ja, 40 Millionen. Ich denke, mehr werden die Bayern auch nicht bezahlen für den. Ich habe jetzt nämlich letztens gelesen, dass der Martinez nur 30 Millionen in Wert ist, weil er selber auf 10 Millionen von seinem Vertrag verzichtet oder so. Also müssen sie dann, glaube ich, 30 Millionen zahlen oder so. Auf jeden Fall verzichtet er auf 10 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, wieso der das macht, wenn er schon die Schon 10 ziemlich Millionen großzügig. mehr bekommt, dann würde ich die auch mitnehmen, aber ja, wenn er meint, vielleicht hat er dann auch bessere Chancen beim FC Bayern, wenn die sich denken, der kommt uns jetzt noch billiger. Aber bekanntlicherweise hatte der FC Bayern eh immer genug Geld, um solche Spieler zu kaufen, also glaube ich, machen es die 10 Ja. Millionen hier auch nicht. Machen Sie 10 Millionen auch nicht, hast du recht. Und Ja, also ich würde mich freuen, wenn Sie Martinez kaufen könnten, beziehungsweise bald gekauft haben, kann man schon sagen. Und neben Schweinsteiger wäre das bestimmt interessant. Ich hoffe immer noch, dass Jupp Heynckes endlich mal Schweinsteiger seine wohlverdiente Pause gibt, weil man hat mit Gustavo oder auch mit Kroos oder wenn man's wenn man mehr defensiv spielen will, mit Tim Mostschuk eigentlich echt gute Leute. Und um hier nochmal auf Tim Mostschuk zu sprechen zu kommen, ich finde ja, dass der eigentlich an sich ein recht guter defensiver Mittelfeldspieler ist, auch eine gute Leistung in der Abwehr zeigen kann. Aber natürlich hat der FC Bayern den Anspruch, die Sechser müssen natürlich dann offensiv spielen und da fällt er halt dann nicht in dieses Schema hinein. Er ist eher mehr der Defensive. Ja. Aber ich finde es schade, dass sie ihn loswerden wollen und hat seinen Platz beim FC Bayern auf jeden Fall verdient. Ja, er war immer gut. Also, der wollte Sonst. jetzt. Also, ich denke mal, der wird zurück nach Russland gehen. Ja, Ja. also irgendein Verein wird ihn schon brauchen. Ja, der ist ja immer gut. Und sonst hatten wir noch den guten Ribéry. Wie fandest du denn seine Leistung? Ja, die fand ich recht gut. Also, in manchen Spielen war er besser. Im Supercup, die erste Halbzeit, da fand ich ihn einfach überragend. Gut gespielt. Zweiten Hälfte dann auch teilweise, aber in der zweiten Hälfte sind dann die Bayern ja ganz zurückgegangen im Supercup. Also in diesem Spiel fand ich ihn auch ganz gut, hat eine gute Leistung gezeigt, hat ja glaube ich auch das Tor für Mandzukic vorbereitet. Ja, also ich fand ihn eigentlich gut. Ja, Ribéry hat ja einen schönen Pass auf Mandzukic gespielt und Mandzukic hat eben auf ihn gedeutet, hey du Schlitzohr und du hast hier einen guten Pass gespielt und so. Also Robben hat meiner Meinung nach jetzt nicht so überzeugt wie Ribéry. Und wie ist deine Meinung so zu Robben? Ja, bin Besseres von ihm gewöhnt. Also, er kann auf jeden Fall besser. Aber in diesem Spiel war er nicht so auffällig. Also ein Shaqiri hat dann zum Beispiel schon mehr überzeugt. Für die paar Minuten, Ja. die er dann da war. Ja. Hat auf jeden Fall mehr Und überzeugt. sonst haben wir eigentlich über alles geredet. Thomas Müller vielleicht noch, der, ja, der hat an sich eine recht passable Partie gespielt und war jetzt auch nicht allzu auffällig. Ja, nicht so auffällig, nee. Dann Mandzukic haben wir schon besprochen und Pizarro zum Beispiel, der hat mir gut gefallen, weil der auch ein paar schöne Pässe gespielt hat und das Tor war eben auch sehr schön. Ja, bin ich auch. Gut, dann komme ich eben noch zu ein paar Aufstellungen, die uns eingesendet wurden. Da haben wir, muss ich eben noch suchen, wo ich das habe. Das dauert jetzt ein bisschen. Ganz ohne da. Da haben wir es. Jetzt musst du eben noch schnell Word öffnen, aber dann geht es auch gleich weiter. Ja. Also wir haben ja zahlreiche Zusendungen bekommen über Wunschaufstellungen. Von dir habe ich auch eine Zusendung bekommen. Deine Wunschaufstellung ist Mandzukic vorne, Ribéry, Ja. Shaqiri, Robben dann offensiv, Martinez und Schweinsteiger defensiv und Alaba, Badstuber, Boateng, Lahm und Neuer ganz Ja. hinten. So an Ja, sich würde wenn. ich dir eigentlich recht zustimmen. Das wäre dann meine Wahl. Nur ich würde halt dann Shaqiri, obwohl ich glaube, der würde sich dann schon gegen Müller durchsetzen. Also auf jeden Fall könnte man dann Shaqiri Müller und Mandzukic Gomez, aber sonst würde ich dir hier ganz und ganz zustimmen. Ja, aber Martinez nur defensiv, wenn er auch kommt. Sonst. Das ist ja dann an sich eigentlich recht klar. Dann vom Julian vom Julian G. haben, G. vom Julian G. haben wir auch etwas bekommen, nämlich der Sieg Gomez vorne, Ribéry, Shaqiri und Robben vorne, Schweinsteiger und Kroos im defensiven Mittelfeld, Alaba, Bautzen und Dante und Lahm und Neuer. Also das ist dann auch eine Aufstellung, die glaube ich ist dann, die ergibt schon sehr viel Sinn. Also, könnte auch gut passieren. Vom Julian S. haben wir den Neuer, den Lahm, Boateng, Bartstube und Contento. Also Contento, da bin ich auch gespannt, wie das da wird. Ob der auch genügend Spielzeit bekommt. Der sieht dann im defensiven Mittelfeld Schweinsteiger und auch einen Kroos. Also Kroos hat er zuletzt auch gute Spiele abgeliefert, muss man sagen. Und ich würde ihm sogar ein paar Spiele geben neben Schweinsteiger. Und dann hat er noch vorne Ribéry, Müller, Robben und eben Gomez. Also Gomez scheint doch schon ein bisschen beliebt zu sein unter den Fans, weil er hat natürlich auch wichtige Tore erzielt. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch die Aufstellung von Chris, nämlich Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba. Also er sieht Bartstube nicht gut als guten Spieler. Er meint, Dante sei besser. Schweinsteiger, Kroos, Robben, Shaqiri, Ribéry und Mandzukic. Also sind immer nur ein paar Positionen, sonst ist die Bayern-Aufstellung an sich eh immer gleich. Okay, dann so können wir sagen, das war's jetzt und also findet man dich. Ja, findet man dich irgendwo auf Facebook oder sowas? Ja, findet man mich. Okay, einfach mal unter Luke suchen, vielleicht findet ihr da irgendwas. Und mich findet ihr auf hiersi-trademark.de.l. Da habe ich heute, beziehungsweise den letzten Tag, ist alles zusammengesammelt. Und die Seite wäre fcb-takeover.de.l. Und ich danke dir, dass du dieses Mal dabei warst. Ja, kein Problem. Und die nächste Ausgabe kommt dann beim nächsten Spiel vom FC Bayern München. Ja. Dann. Okay. Dann bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.